Kundgabe 2285. Empfangen durch Bertha Dudde am 1.4.1942. Gottferne, Ursache des Nichterkennens. Der geistige Zustand der Menschen hindert sie, die Wahrheit als solche zu erkennen. Und es ist deshalb eine mühevolle Arbeit, ihnen diese Wahrheit zugänglich zu machen. Es ist schwer, ihnen das Evangelium zu predigen, das heißt, die göttliche Liebelehre ihnen nahezubringen. Denn sie werden stets die Welt und ihre Anforderungen dagegen setzen und diese für wichtiger halten. Und unter solchen Voraussetzungen mangelt ihnen jegliches Verständnis für geistiges Streben. Es wird das einzig Wichtige als Narretei oder Einbildung angesehen. Und das schon ist ein Beweis, wie fern die Menschen der ewigen Gottheit sind, wie mangelhaft ihr Seelenzustand ist. Es ist dies ferner ein Beweis, wie fremd den Menschen auch das Wort Gottes ist. Sie erkennen auch dieses nur als Menschenwerk an. Ihr Glaube ist fast kein Glaube mehr zu nennen. Sie sprechen nur Worte nach, ohne sich die Bedeutung dieser Worte klarzumachen. Und daher können diese Worte auch nicht Leben gewinnen und somit auch nicht wirksam werden. Soll nun diesen Menschen Rettung gebracht werden, so müssen sie zuerst genötigt werden, sich zu entäußern. Es muss ihnen Gelegenheit gegeben werden, Stellung zu nehmen zu Glaubenslehren, so dass sie offen aussprechen, was sie ablehnen oder woran sie Anstoß nehmen. So wie der Mensch irrt, muss seine Ansicht richtig gestellt werden, denn er wird nur durch Rede und Widerrede zu überzeugen sein. Es lässt sich noch eher ein Gegner umstimmen, als einem Menschen wider seinen Willen das Evangelium unterbreiten, denn die Bereitschaft, es anzuhören, muss unbedingt vorhanden sein. Jedoch pure Weltmenschen zu bekehren ist zumeist erfolglos. Jeder geistige Hinweis wird unwillig abgetan und somit wird das Weltmenschentum doch die Oberherrschaft behalten und nur wenige Menschen streben das Reich Gottes an. Denn der gottferne Zustand der Menschen macht diese unfähig zur klaren Beurteilung dessen, was ihnen nahegebracht wird. So wie sie sich aber in der Liebe üben, verringern sie die Gottferne. Und nun ist ihnen manches verständlich, was sie zuvor nicht fassen konnten. Und daher muss den Menschen als erstes die Liebe gelehrt werden, sie müssen angehalten werden, dieses erste und wichtigste Gebot zu beobachten. Und dann erst werden sie Verständnis haben für das Wort Gottes. Denn so sie in der Liebe leben, kommt Gott ihnen im Wort nahe. Und das ist seine Kraft, dass des Menschen Geist erleuchtet wird, dass er nun gedanklich eindringt in des Wortes Bedeutung und er sich nun bejahend einstellt zu der göttlichen Liebelehre. Dieser ist nun gerettet aus der Not seiner Seele. Er hat durch sein Wirken in Liebe die Gottferne verringert und muss sonach auch zum Erkennen kommen. Amen.